heute mit Dominik. Guten Tag und mit Martin. Ja, guten Tag. Wir haben es jetzt dann doch geschafft, nach diversen Snafus beim Audio-Setup wiederherstellen. Wie man das vom großen Meister auch kennt. Ja, wir haben mal gedacht, wir müssen jetzt auch so lange vorher um diese Aufnahmegeräte drumherum tanzen und irgendwie gucken, was da ist. Weil wir haben so ein Brummen gehört. Genau. Es brummt. Nein, es brummt nicht. Jetzt brummt es wieder. Ja, vielleicht hört ihr es ja jetzt auch, wenn man es euch einredet. Also das ist das Problem bei Audio. Achtet mal genau aufs Brummen, wenn wir jetzt leise sind und dann hört ihr das Brummen. Super fies. Also ich finde, Audio ist da echt auch auf eine Art und Weise schwierig, dass man halt echt dann alles hört und nichts. Mhm. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr wirklich beurteilen. Mal gucken. Nee, ich kann es auch nicht mehr beurteilen. Ich bilde mir gerade wieder ein, dass es brummt, aber wird schon passen. Wenn, dann brummt es halt ein bisschen. Ja, genau. Tja, egal. ich muss hier wieder eine tolle Geste auf dem iPad machen und dann bin ich wieder bei der Agenda. Wir haben gar nichts falsch gemacht, oder wie? Nee. Ich glaube nicht. Also diese Silikonnummer war ja, und ich meine, beim 3DS konnte uns doch keiner sagen, was wir falsch gemacht haben. Weil da wusste konnte uns niemand verbessern, weil da wusste keiner Bescheid. Großartig. Beziehungsweise, da habe ich irgendwie so, Matt Gemmel hat, glaube ich, auch so ein 3DS-Event besucht und er war hin und weg. Aber das sei nur mal am Rande hier erwähnt. Ich habe jetzt schon von diversen anderen auch gehört, dass es für deren Augen relativ anstrengend war. Auch. Also da sind wir wohl nicht alleine. Und wir haben ja wir noch Feedback bekommen, dass es auch tatsächlich im Rahmen des Möglichen ist, dass man Muskelkater an den Augen hat. Ja, gleichzeitig aber nicht das Wissen darum, ob man das trainieren kann, also ob der Muskelkater in dem Sinne Muskelkater ist, dass danach auch mehr Muskel da ist oder ob es nur eine Überbenutzung ist. Nichts Genaues weiß man nicht. Und ich muss natürlich gestehen, dass ich jetzt doch einfach einen bestellt habe. Scheiße. Heute hast du mir bestellt, oder? Genau. Habe heute auf den Kaufen-Knopf gedrückt und jetzt Street Fighter dazu bestellt. Und ja. Warum jetzt? Weil Nintendo nochmal geschrieben hat, dass es Street Fighter dafür gibt, oder wie? Nintendo hat nochmal einen Newsletter geschickt und ich habe mir doch gedacht, hey, das Gerät, wenn du es eh kaufen willst, dann musst du auch nicht länger warten. Also das ist eher bei mir immer so die Entscheidung, eigentlich kauf ich mir die Dinger dann, wenn ich was einen Killer-Game dafür habe oder was ich unbedingt machen will. Andererseits weiß ich ja jetzt schon, dass Zelda kommt. Insofern kann ich das Gerät auch vorher haben und dann irgendwie zumindest zum Ausprobieren und so weiter. Also ich bin praktisch eh verratzt. Ich kaufe das Ding eh, das ist wie bei sämtlichen Apple-Geräten, da wird jedes Ding einmal gekauft und dann kann man es auch gleich kaufen, dann hat man wenigstens die volle Zeit. Ja. Sehe ich ähnlich. Ja, also es bringt ja nichts zu warten, weil es kostet eh immer das Gleiche. Ja, dann können wir einfach mal mit dem Aktuellen anfangen, wenn wir gar nichts zum da niederknien und um Gnade winseln haben. Jo. Du hast uns hier aufgeschrieben, Hinweise auf Periodicals. In iBooks. Ja, genau. Da hat die wieder jemand so ein bisschen die Ressourcen auseinandergenommen und dann gesehen, dass da so Periodicals noch als Unterpunkt vorgesehen sind. Die Frage ist, wie lange die da schon vorgesehen sind. Und was sind denn Periodicals, außer dass sie schwer auszusprechen sind? Periodicals sind eigentlich Zeitschriften in dem Sinne. Also alle Publikationen, die regelmäßig erscheinen. Also das könnte auch natürlich irgendwie ein Fortsetzungsroman oder sowas Ähnliches sein, aber im Wesentlichen sind es schon eben Zeitschriften und Zeitungen. Mhm. Die Frage ist, wenn sie es da einbauen, wie sie es genau einbauen, aber jetzt so im Zuge von überhaupt, wir machen mal das Abo-Modell, ist es durchaus denkbar, dass da was kommt und an sich ja auch wünschenswert, dass es in einem Standard-Reader kommt und nicht mit so der Daily Fubar, wir machen unsere eigene App überall drumrum. Ja, das wäre in der Tat gar nicht schlecht, wenn das da auch drin ginge, sagen wir mal so. Ja. Genau, und dann könnte man sich vielleicht auch überlegen. Ich meine, ich lese eh so wenig Tagesaktuelles, was jetzt nicht aus dem Internet selber kommt. Für mich ist das nicht besonders interessant. Ja. Stimmt, ja. Also gab es ja auch letztens diesen Scherz bei der, ich glaube, Daily Show war es irgendwie, also oder Colbert Report kann auch sein, wo er eben auch nochmal auf The Daily eingegangen ist und so meinte, so jetzt kannst du dir das, was du im Internet für umsonst kriegst, endlich auch für so und so viel Dollar im Monat von Murdoch direkt besorgen. Juhu! Haben wir eigentlich The Daily Index schon erwähnt dann in dem Kontext? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Ist ja eigentlich ganz lustig, weil wir haben uns ja auch bei der Pressekonferenz Gedanken gemacht, okay, man kann das Ganze sharen, die einzelnen Artikel, die da so frei im Netz sind, aber der ganz schlaue Kniff, wir machen selber auf der The Daily Homepage keine Übersicht und keine Verlinkung von den einzelnen Dingern. Dass es damit praktisch möglich ist, so sämtliche im Web verfügbaren Inhalte zu referenzieren in irgendeiner Form, ist eigentlich klar. Es ist nur so ein komisches, wir tun's nicht, haha. Ja, ja, ja. Und ja, und da hat irgendwie Andy Bio auf Vexi.org eben so mal ein bisschen Fakten geschaffen und ein entsprechendes Tumblr gemacht mit irgendwie The Daily Index. Ja, ja, und ja. Ich weiß gar nicht genau, ob es noch weitermacht, aber so, es war zumindest sehr zeitnah und ja, das ist halt, die Dinger sind erreichbar, da kann man sie auch initiiert irgendwo hinstellen. Mal gucken, was da passiert. Also ob sie es im Endeffekt dieses Sharing-Feature rausnehmen oder ob sie selber irgendwie was anbieten, keine Ahnung. Ist ja übrigens auch total lustig, dass sie da irgendwie komplette Screenshots einfach vom iPad rein hochladen auf die Webseite. Das ist eine Grafik mit Navigationszeile sogar. Okay. Da gibt es wohl irgendwo den armen kleinen Knecht in der Redaktion, der einmal komplett die Daily-App durchscreenshotten muss. Naja. Naja, aber das Ding ist eh irgendwie ein ziemlicher Rotz nach wie vor. Mal gucken, ob da noch mehr Erfolg dahinter ist. Aber ich bin, also das war da, ich habe es gesehen und wieder gelöscht und bin da jetzt eigentlich auch ganz zufrieden mit, dass es so ist. Ja, ist jetzt wirklich nichts, was jenseits der zwei Wochen, die umsonst da sind, interessant ist meines Erachtens, aber muss jeder für sich wissen. Im Zuge dieser ganzen Abonnement und sonstigen Geschichten, da gab es ja jetzt auch das tolle Wort der In-Abkaufszwangsbombe. Ja, du hast es ja zum Unwort des Jahres gekürt. Vielleicht etwas vorschnell, ich wollte gerade sagen, es ist ich kann Februar. Mir jetzt gerade in meiner naiven Art nichts vorstellen, was mir spontan noch schlimmer daherkäme als Wortungetüm. Hat das eigentlich Leo selber erfunden? Oder? Ich glaube schon, das kommt von Leo vom Öfistikalog. Die In-App-Kauf-Zwangsbombe. Also In-App-Kauf-Zwang an der Stelle ist das Neue, in Anführungszeichen. Ja. Also wenn du irgendwie Produkte anbietest, die du bisher über den Browser verkauft hast, also aus deiner App heraus quasi in den Safari aufgemacht und da irgendwie kaufen gedrückt, dann musst du jetzt als Anbieter die auch in der App verkaufen. Was ja natürlich dann den Nachteil für dich als Anbieter hat, dass du dann 30% des Verkaufspreises an Apple abtreten musst. Genau, und die Situation war ja schon immer so ein bisschen wackelig, was das angeht. Also wie viel darfst du außerhalb der App selber verkaufen und es dann nur als Viewer benutzen oder nicht? Also da gab es schon immer so ein bisschen eine Regelung, dass du eigentlich alles über den App Store machen sollst in gewisser Art und Weise. Aber jetzt sind sie eben so weit gegangen, dass sie gesagt haben, alles, was man da drin kaufen kann, ja, in diesem Service, den du da anbietest, muss auch in der App über In-App Purchases gekauft werden können. Ja. Und noch der nächste Schritt weiter, du darfst auch nicht auf deine Account-Seite verlinken im Netz, wo du da kaufen könntest. Und das finde ich eigentlich so die schwierige Geschichte dabei. Gar nicht so, dass es für einen dass ich auch als In-App kaufen können muss, weil das ist ja mehr oder weniger so eine Service-Geschichte, ja, dass man so den, dass so der Nutzer halt über den normalen Kauf, über seinen normalen Kaufweg auch einkaufen können muss. Mhm. Aber andersrum, dass ich dann auch die Alternative innen drin nicht mehr offiziell anbieten darf, sondern nur praktisch die außerhalb, die ist halt außerhalb und ich darf die innen drin in der App nicht bewerben und auch nicht verlinken, das finde ich schon ein bisschen arg drakonisch. Das ist mir auch gerade neu, also das war mir bis jetzt in der Berichterstattung noch gar nicht aufgefallen, aber das ist in der Tat nicht schön. Ja, also einerseits, ja, man kann auch argumentieren aus der Perspektive des Kunden, das ist halt cooler, wenn das direkt in der App kaufen kannst, dann musst du nicht irgendwie Kreditkarten oder sonstige Accountdaten rauskramen und Gedöns. Aber so aus Anbietersicht ist es halt nicht schön, wenn man dann nicht zumindest die Alternative noch hat und wenn man dazu gezwungen wird, das über In-App zu regeln, dann ist das auch scheiße. Ja, und spannend, wohin das führt, also wie weit es die Kreise noch ziehen wird. Also wenn ich mir so Anbieter vorstelle wie irgendwie Netflix oder andere Medienanbieter, die das so indirekt machen, was da dann geht, werden wir sehen. Also es betrifft dann hauptsächlich, glaube ich, auch die Leute, die hauptsächlich nur noch ein iPad oder ein iPhone haben und den Computer auch ansonsten nicht benutzen, weil die kriegen dann von der anderen Seite gar nichts mehr mit und die müssen dann da durchgetunnelt werden. Weil alle anderen können ja immer noch außerhalb kaufen, also so Zeitungsabonnements und Co. könntest du ja immer noch außerhalb bezahlen, ist ja vollkommen legitim, werden aber halt so auf der Plattform selber damit zugedonnert, dass sie hier kaufen sollen. Ja, insgesamt keine schöne Entwicklung. Nee. Aber ja, Walled Garden und so. Manchmal Wall, manchmal Garden, gell? Ja, genau, so ein bisschen mehr Nintendo wieder. Da gab es ja jetzt irgendwie auch von Google dann irgendwie gleich am nächsten Tag schön getimed die Ankündigung, dass sie das jetzt irgendwie auch machen, nur billiger und toller. Das hat okay. dann so in der Presse irgendwie so als haha, Google macht jetzt Apple fertig, irgendwie so berichtet wurde. Ich habe da auf den bei der Tagesschau irgendwie sogar einen Artikel gelesen von wegen Google macht's billiger oder so. So Google One Pass heißt das Ding und dann ja, da kannst du wohl mit weniger Gebühren über Google dein Abo-Zeug abwickeln und Gedöns. Ja, auch spannend. Habe ich auch ein bisschen mitbekommen und an sich, dass die Zeitungsanbieter und die Inhalteanbieter dann auch entsprechend Google wieder positiv erwähnen, die ansonsten ja eigentlich wegen dem Google macht irgendwie die Bücher kaputt, indem sie alles scannt. Und also das ist so eine, das ein Bäumchen wechselt dich von überall nach überall. Ja, ja. Wer hat gerade die Arschkarte? Wer ist gerade der Böse? Naja, muss man im Auge behalten, ist jetzt nicht der Weltuntergang und In-App-Kaufszwangsbombe. Naja. Das Jahr ist noch lang, Herr Bittenauer. Ja, ich weiß. Und ich möchte vermuten, dass im Depressionsteil durchaus noch andere Wortneuschöpfungen passieren, die entsprechende Größenordnung annehmen. Ja, ja. Verfassungsschonend. Ja, In-App-Kaufsschonend. In dem Kauf zwangsschonend. User-Schonungszwang. Ja, ja. Naja, auf zu neuen Themen. Ja, zu einem Marketing-Lapsus sondersgleichen. Ja, wir waren ja gerade bei Google mit der OnePass-Geschichte und da bleiben wir jetzt auch, zumindest teilweise. Es geht um das Motorola Xoom oder keine Ahnung. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Vielleicht auch den Crossing Um. Keine Ahnung. Crossoom? Nee, wahrscheinlich Zoom. Crossoom. Also XOOM. Ja. Das Tablet mit dem tollen neuen Honeycomb Android. Genau. Das dann irgendwann demnächst kommen soll. Und da gab es so vorab nicht ganz günstige Berichterstattung zu. Ja, irgendein Anbieter hat einen Vorverkaufspreis von Best Buy war es, von dem Teil ins Netz gestellt, so über 1.000 Euro. Ich weiß nicht, ob sie... 1.299. Ich glaube auch 1.299, ich habe es hier falsch rum aufgeschrieben. Aber nichtsdestotrotz auf alle Fälle so weit, so hoch, dass natürlich das Gelächter groß war im Netz. Hm. Also wirklich Dollar, nicht Euro. Ja, Dollar, Euro aber... Ja. Aber viel zu viel, ja. Also wenn du dagegen das iPad halt hältst, nahezu doppelt so viel. Genau. Und hat dann irgendwie große Reaktionen ausgelöst und dann kam irgendwann mal noch ein bisschen Recherche und jetzt ist wohl die aktuelle Größenordnung eher bei den $800, was dann schon eher mit derselben Ausstattung von dem iPad auch übereinstimmt und dann auch durchaus spannender wird. Aber so, es hat halt so die Wellen geschlagen, dass man jetzt dass es echt keine gute Sache ist. Und was mir halt aufgefallen ist, dass alle Tablet-Anbieter, die was angeboten haben, also auch HP, sich nicht den Arsch in der Hose hatten, den Preis zu sagen bei der Ankündigung gleich. Und deshalb sich schon auch ziemlich, das ein selbstgemachtes Problem ist, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Also ich wäre auch schwer dafür, wenn du so ein Produkt vorstellst und sozusagen announced, dann musst du da auch sagen, was es kostet. Weil ansonsten kannst du viel erzählen. Ja. So, Datum zumindest so grob und ein Preis, das wäre so die Anforderung, die ich an der Produktvorstellung schon stellen würde. Ja, definitiv. Und vielleicht hat Motorola daraus auch gelernt. Wer weiß. Du meinst, seit dem Rocker und so, da haben sie auch schon viel gelernt. Wobei das Rocker, da gab es ja zumindest ein Datum und einen Preis. Ja, ja. Und iTunes. Und iTunes. Oh, das waren noch Zeiten. Also, wenn ich mir vorstelle, ich glaube, wenn das damals da nicht so in die Hose gegangen wäre, dann wäre vielleicht das iPhone gar nicht entstanden. Das kann gut sein, ja. Weil das ist, glaube ich, wirklich aus dieser Misserfahrung mit dieser ganzen Branche, glaube ich, so, okay, wir brauchen jetzt was Eigenes, was taugt. So nur aus Frust. Ja, weil die Entstehungsgeschichte ist ja eher so, dass sie ein Tablet machen wollten von vornherein und halt das iPhone dann so als greifbare Idee noch dran war, aber das hat schon auch diesen Druck gebraucht, dass man dieses Produkt überhaupt nur machen muss. Also so, Naja. Das Android, Xoom, Honeycomb, Gedöns. Ja, Android ist für mich nach wie vor nicht sexy, wird mir nicht ins Haus kommen. Das HP-Tablet, habe ich so das Gefühl, will ich mir mal angucken. Ja, geht mir ähnlich. Ist auch wohl eine Geschmacksfrage, jetzt ganz ohne das werten zu wollen. Aber es gibt wohl auch Leute, die unbedingt Android haben wollen, aber ich habe zumindest so in meiner Nicht-Techie-Verwandtschaft jetzt niemanden, der sagt, ich muss unbedingt Android haben. Also denen ist es auch relativ egal. Und ja, die kaufen halt im Zweifelsfall so das, was die meisten haben. Und das ist halt mittlerweile Apple. Was an der Stelle auch lustig ist, dass da sich die Situation so umgedreht hat. Ich finde es ja nicht so lustig, ehrlich gesagt. Aber nee, lustig auch. Also ich ist nicht haha lustig. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass der Markt sich entsprechend entspannt und verteilt. Ja. Obwohl wir auch eigentlich daran hängen natürlich, dass Apple gut verkauft, aber gut verkaufen werden sie so oder so. Ja. Aber die Konkurrenz ist auch wichtig. Also allein auch, um diesen Unterdruck zu erzeugen. Ich meine, solange sie irgendwie da so vorne rumgurken, passiert halt auch nichts. Ja. Ja, das hast du ja schon gesehen. So allein, dass das Palm da so ein bisschen mit WebOS reingestochert hat, hat ja auch schon viel bewegt. Ja. Ja. Aber ich hoffe, dass er das bald sich wieder mehr bewegt und so zumindest mal die Notifications irgendwie gefixt werden, weil Notifications und Spielen macht mich so fertig. Ja, mal sehen, mal sehen. Jo. Jo, ich habe ein Buch gelesen. Ja, machst du das öfter? Du guckst mich gerade an, als käme ich vom Mond. Ja, so ab und zu schon. Ja, ja, ich meine, du hast es relativ schnell durchgenudelt auch und ich bin bei Büchern eher zäh. Ja, also wenn ich ein Buch interessiert, dann lese ich das auch relativ schnell durch. Also ich habe jetzt, es geht um Inside WikiLeaks von Daniel Domscheit-Berg. Meine Zeit bei der gefährlichsten Webseite der Welt. Ach, die Deutsch natürlich auch, nicht Englisch, weil ist ja auch in Deutsch geschrieben und übersetzt dann, oder? Ja. Okay. Also ich denke zumindest, dass es auf Deutsch geschrieben hat, ursprünglich, aber wäre zu wünschen, also sein. Ja, ich würde auch denken. Also die Co-Autorin ist auch deutsch und so. Okay. Ja. Nun ja, es geht um, man errät das unschwer, WikiLeaks. Also nicht nur über Assange. Nee, es geht, also das ist ja so, in der Presse wurde das ja so verkauft als das Abrechnungsbuch von Daniel Domscheit-Berg mit Julian Assange. Der war ja da auch lange dabei, der Domscheit-Berg, relativ von Anfang an, nicht ganz von Anfang an, aber zumindest so seit die großen Dinge passieren da und ist dann eben relativ medienwirksam zusammen mit anderen aus dem Projekt ausgestiegen und macht jetzt sein eigenes Ding. Und in den Medien standen halt so Auszüge, die auch im Netz zu lesen waren auf Kryptom, weil da irgendwie so teilweise Auszüge, also so ein Review-Copy geleakt ist von dem Buch, lustigerweise natürlich. Aber da stand dann so drin, so ja, Assange ist jemand, wenn es 4 Scheiben Leberkäse gibt, dann isst er dir 3 davon weg, ohne zu fragen und so. Und Assange hätte die Katze von Daniel Domscheit-Berg, den Herrn Schmidt, ja, die Katze heißt Herr Schmidt, und die hätte irgendwie die ganze Zeit angegriffen und am Hals gewürgt, weil die Katze lernen muss, ihren Mann zu stehen. Und okay. Die Katze hätte jetzt ein Trauma und wäre irgendwie, ja, also das waren so die Dinge, die durch die Presse gingen, und dementsprechend wurde das Buch halt auch dargestellt als es wird abgerechnet und irgendwie Enthüllungsbuch. Ist es aber nicht. Nee. Meines Erachtens, ja. Also die Stellen sind schon drin, aber das sind halt irgendwie so, das sind so die, du merkst so, das Buch ist relativ trocken geschrieben ursprünglich, oder weiß nicht, ob es auch trocken, also es wurde wahrscheinlich aufgeschrieben nach der Erzählung. Vielleicht wurde die Geschichte einfach auch sehr trocken erzählt, ja, und die dann aufgeschrieben. Und du merkst halt so ab und zu, hat man sich gedacht, ich weiß es nicht, war das dann die Lektorin, war das die Co-Autorin, war das Daniel selber, hat man sich gedacht, da muss ein bisschen mehr Fleisch rein, da muss ein bisschen mehr Würze rein, so. Okay. Das braucht irgendwie was, dass es nicht zu trocken wird, und dann ist halt da so die Geschichte vom Leberkäse oder die Geschichte von dem Hacker, der nur Danone-Joghurt isst, ja? Okay. Und so dieses, dass es ein bisschen menschelt, ja? Und meines Erachtens total überflüssig an der Stelle, aber das ist teilweise ist es halt auch einfach so als Metapher gedacht für, das ist so das, was mir am anderen aufgefallen ist, und ich kann das gar nicht näher beschreiben, ohne jetzt irgendwie so auf irgendwie ein total nichtiges Detail einzugehen, das dann irgendwie als Pass pro Toto steht irgendwie so. Aber es ist jetzt nicht nur eine Charakterstudie vom Assange selber, sondern? Nee, gar nicht eigentlich. Okay. Ja. Also es geht halt los mit WikiLeaks zu Zeiten von Julius Baer, oder heißt es Julius? Nee. Das große Bankenhaus. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, das ist dann der Fall für das nächste Mal. Es gab dieses Schweizer Bankenhaus mit dem Bär im Namen. Mhm. Und das hat ja unter anderem von WikiLeaks auch so einiges an schlechter Presse bekommen. Und damit geht's halt los mit diesen Leaks. Und begleitet dann so die ganze Geschichte über die Island-Geschichten, das Island-Leak, dann eben IMI in Island auch, die was auch begleitet wurde von Daniel Domscheit-Berg und Julian Assange. Mhm. Und Irak, Afghanistan, war Kriegstagebücher und hört halt dann bei den Cables auf. Okay. Ja. Und ist im Wesentlichen halt so eine Beschreibung, natürlich aus Sicht von Daniel Domscheit-Berg, was so passiert ist. Ja, also wie das so lief und wie die Infrastruktur war und also wie halt so der Hintergrund hinter diesem seltsamen Ding WikiLeaks so war, von dem, in das man nie reingucken konnte. Und hast du da ein paar spannende Dinge auch, so Anekdötchen am Start, wenn man jetzt mal die Assange und Leberkäse und Katzenmisshandlungen weglässt, was ist da so hängen geblieben? Naja, so an sich muss man sagen, es ist halt in der Tat so, dass im Internet nach wie vor keiner weiß, dass du nur mit Wasser kochst. Ja? Ja. Oder dass du nur ein Hund bist. Ja? Und es ist schon erschreckend, wie wenig Infrastruktur so die ersten paar Jahre da waren. Ja? Also da lief alles irgendwie so auf einem Gurkenrechner, zumindest wenn man da dem Buch Glauben schenken darf. Und es stand halt überall von, wir sind Mords verteilt und alles ist super sicher und irgendwie, wir haben eure wahnsinnig skalierendes Netzwerk, ja, aber Pustekuchen, da war halt eine Kiste mit MediaWiki drauf und schlechtem PHP und die jetzt mehr oder weniger aus dem letzten Loch gepfiffen hat. Ja, ja, großer Smokescreen also. Ja, und auch Geschichten mit, wir sind eine riesige Organisation mit Rechtsbeistand und 5 Anwälten und 20 Gehilfen und Gedöns und in Wirklichkeit waren es halt 2 Hanseln, ja. Die sich einfach nur verschiedene Identitäten zugelegt haben und gesagt haben, so, ich bin jetzt so und so Lim aus der Rechtsabteilung und ich bin Herr Müller aus oder Herr Schmidt aus der anderen Abteilung und ich bin der Sprecher und ich bin der Sprecher. Das waren relativ lange, relativ wenig Leute. Das wirkt so ein bisschen wie Yes Man. So wenn du so ja, das ist eine Parallele, ja. Ja? Ich fand es so ein bisschen enttäuschend auf einer philosophischen Ebene fast, ja, so, weil WikiLeaks war ja schon irgendwie auch das Versprechen so, hier ist was poststrukturell, ja, so, wir sind so verteilt, es gibt keine Hierarchie mehr, ja, und es ist alles verteilt und super und irgendwie unglaublich viele Leute machen jeweils nur ganz wenig und dadurch entsteht ein großes Ganzes, ja, aber nee. Das war nie, es war auf jeden Fall lange nicht so und es ist anscheinend heute auch nicht so. Ja, das ist ja ganz spannend. Mittlerweile ist die Struktur schon verteilt und es gibt mehrere Server und so, aber es war lange, lange, lange nicht so. Ja, aber in dem Kontext ist es schon auch spannend, ob irgendwie diese OpenLeaks-Geschichte dann entsprechend abhebt, weil ihr also grundsätzlich ein bisschen eher diesen verteilter und transparenteren Ansatz hat. Und wenn es damals schon schwer war, wirklich das so aufzuziehen, ist die Frage, ob es jetzt dann klappt. Ja, also da muss man auch sagen, so, also diese OpenLeaks-Geschichte, die nimmt im Buch auch relativ wenig Platz ein, muss man ehrlich sagen, weil es wird ja teilweise auch so gesagt, so der Mann schreibt jetzt dieses Buch, damit er Werbung machen kann für sein Projekt. Ja. Meines Erachtens nicht so, weil das ist irgendwie zum Schluss 5 Seiten oder so. Mhm. Und insgesamt ist er eigentlich meines Erachtens relativ zivil. Ja, also okay. Klar, sagt, also er hat da Chatprotokolle drin, ja, um halt so die Geschichte zu beschreiben. Und da fragt man sich auch so, muss man jetzt wirklich Werberteam das Chatprotokoll da reindrucken? Das ist schon irgendwie grenzwertig zumindest, ja. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch historisches Zeitgeschehen, das halt so mehr oder weniger genau in das Aufgabengebiet reinfällt, dem sich WikiLeaks verschrieben hat. Ja, also WikiLeaks ist ja quasi selbst so als Ding, was Leakenswertes geworden. Dann kann man sich auch fragen, ja, hat das eine Berechtigung oder nicht, so in diesem Kontext. Aber an sich ist das Buch schon relativ zahm, in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, da schreibt jemand seine Wut aus dem Bauch, sondern es hat sich schon so angefühlt, als wäre es zumindest so ruhig aufgeschrieben und aus einer gefassten Perspektive heraus aufgeschrieben. Inwieweit das dann wahr ist, kann man dann natürlich nochmal immer extra in Frage stellen. Aber es ist jetzt zumindest kein Buch, wo ich mir denke, so, das ist jetzt peinlich für alle, also vielleicht ist es auch peinlich für alle Beteiligten, aber es ist nicht so mit dem Holzhammer peinlich. Okay, ja. Also Und unterm Strich ist es lesenswert, finde ich. Es ist eine schöne historische Abriss, wenn man sich halt immer bewusst ist, dass es jetzt eine Perspektive ist und dass es wahrscheinlich mehrere Perspektiven gibt auf dieses Geschehen. Und es hat ein schönes Ende, so mit wegen, wir brauchen mehr Leute, die sich für Politik interessieren und die mit guten Informationen gute Entscheidungen treffen. Und das kann man dann auch unterschreiben, egal wie man zu dieser ganzen Geschichte steht. Jo, Inside WikiLeaks von ja. Daniel Domscheit-Berg. Genau. Ich habe auch von Leuten gehört, sie kaufen das Buch nicht, weil der dann Geld damit verdient. Die sollten nochmal, also diese Leute sollten mal, wenn man jetzt vom Sarazin absieht, mal angucken, wie viel Kohle man denn so kriegt als Autor. Ja, also das kostet irgendwie 18 Euro, ist, glaube ich, relativ, ja. Kann man in Leberscheiben, Käsescheiben quasi abrechnen auch. Ah. Ja, das ist quasi schon ein bisschen Teil der Depression heute. Ja, ich bin sowieso am Überlegen, ob ich die Depression nicht einfach in Netzpolitik umbenennen will. Das ist einfach so, Depression, das ist so. Es trifft zwar die Sache, aber es trifft nicht das Ziel. Ja, ja vielleicht aber auch. Keine Ahnung. Aber zum Thema Depression, wenn wir es denn so nennen wollen weiter, es hat sich viel getan in den letzten 2 Jahren. Das fällt mir immer wieder auf. Ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt Indizien dafür, dass das halt tatsächlich so ist, dass es so geworden ist, dass man ein bisschen misstrauischer ist im Alltag oder dass viele misstrauischer sind im Alltag und Angst haben so vor Terroristen. Ja. Weil ich kann mich gut erinnern, vor 2 Jahren kam Killzone 2 raus. Und das war gerade so um den Valentinstag herum. Vor dem Valentinstag gab es so ein Presseevent, auf dem ich auch war. Und da war halt so ein netter Herr mit einer Hellgast, heißen die Außerirdischen bei Killzone, Montur. So eine so eine Uniform mit irgendwie Brustpanzerung und Helm und Gasmaske, so mit Schlauch in den Helm rein und zur Uniform. Es sieht so ein bisschen aus wie die imperialen TIE Fighter-Piloten, falls das was sagt. Oder an sich halt auch irgendwie Jet-Piloten, die halt eben so ein. Ja, oder so Tschernobyl-Aufräumen-Kommando mit Gasmaske, so ja, aus schon irgendwie so auch. Postapokalyptisch. Genau. Und halt eine Riesenwumme, also so ein, weiß nicht, ein absurd großes Maschinengewehr. Ja. Und der stand da halt rum und konnte man Fotos mit dem machen, den umarmen und Foto machen. Hallo, ich bin neben dem Hellgeist gestanden. Und nach diesem Presseevent ist er dann auch in die Münchner Fußgängerzone ausgebüxt oder begleitet worden, weil der hat ja nichts gesehen in dem Ding. Und hat dann da Blumen verteilt an junge Damen, weil es war ja Valentinstag. Und das fand man so als PR-Aktion quasi dann fotografiert und begleitet. Da findet man auch noch Videos auf YouTube, ganz herzige. War damals kein Problem. Ja, und jetzt kommt diese Tage auch wieder mal eine Killzone-Variante heraus, nämlich der dritte Teil. Und man hat sich wohl bei der Presseagentur gedacht, das machen wir doch wieder, das hat letztes Mal so toll geklappt. Und hat so diesen armen jungen Herrn in der riesigen Montur, die übrigens nicht mehr ganz so hübsch aussah wie damals, glaube ich. Also die Gasmaske sieht nicht mehr so hübsch aus, aber keine Ahnung. Wieder in die Fußgängerzone in München geschickt. Und das hat wohl nicht lange gedauert und irgendjemand hat die Polizei gerufen. Und dann haben sie diesen armen Schausteller die Gasmaske vom Kopf entfernen lassen und seine Plastikmaschinengewehr-Attrappe abgeben lassen und gemeint so, du Böser, das kostet übrigens 10.000 Euro, wenn du das nochmal machst in Zukunft. Aber wir lassen mal davon ab, jetzt dich anzuzeigen. Aber so, dass da jetzt die Polizei kommt, wenn irgendjemand in einem Kostüm und ganz offensichtlich halt irgendwie, also für mich zumindest relativ offensichtlich, nicht ein richtiger Militärmontur da durch die Gegend läuft, ja. Also guck dir die Dinger an, das ist so eine Plastewumme. Ja? Ja. Also hallo, da kann jemand mit der Wasserpistole durch die Gegend schießen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn da Wasser rausgekommen wäre. Ja, aber schau dir auch die Helme an. Ja. Ja? Also das ist relativ klar ersichtlich, dass das jetzt nicht der Russe, der bei uns einfällt, und das ist nicht der Taliban, der sich in die Luft sprengt. Das ist irgendwie so Verkleidung. Ja? Ich finde es schon scheiße. Also was soll denn das? Also klar kann man irgendwie dann sagen, okay, muss man anmelden oder sonst irgendwas von der Seite. Aber jetzt, das ist, also einerseits, dass es passiert, dass da wirklich die Polizei in dem Sinne aufkommt, den da irgendwie dass die Leute auch angeblich hier verstreckt weglaufen, das glaube ich nicht, oder? Das ist so ein bisschen so Ausschmückung der Journalisten, glaube ich. Also kann ich mir jetzt auch nicht. Also wenn es wirklich schon so weit ist, dann hollert die Wache Waldfee. Ja, aber schon allein so der Kontrast vor 2 Jahren, da war das irgendwie alles so gar nicht so schlimm und heutzutage wird die Polizei gerufen. Ja. Ja, also es sind natürlich jetzt 2 Datenpunkte und da kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, inwieweit das empirisch sinnvoll ist, aber ich sehe da schon so eine Entwicklung. Ja, scheiße, finde ich nicht gut. Ich meine, du hast ja auch diese Straßenkünstler, die irgendwie Leute erschrecken, ja? Also das, ja, solange die keine Maschinengewehrattrappen haben, ist das ja okay. Nee, ab und zu sehen die schon auch sehr, sehr gruselig aus, absichtlich, aber die haben halt irgendwie dann 2 Äste in der Hand und sind deshalb friedlich oder was? Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, also wenn er keinen Turban um hat, ist das okay. Ich finde es schon traurig. Ich glaube, wir bleiben doch bei Depressionen, meine Damen und Herren. Das ist schon. Ja, aber wahrscheinlich ist das besser. Ja, aber weniger deprimierend für dich war ja wohl der Watson-Auftritt, oder? Oh ja, jetzt Watson war gerade diese Woche. Das ist doch für dich irgendwie die. Falls jemand nicht die begeisterte Folge über Watson gehört hat, aktuelles Forschungsprojekt von IBM, nachdem man ja so relativ eindrucksvoll mit Deep Blue diese Schach-Challenge für sich entscheiden konnte und da eben so quasi dem Menschen überlegen ist. Naja, also ich hätte jetzt den Vorrang abgelaufen gesagt oder so die Vorreiterrolle abgelaufen hat, hat man sich jetzt darauf konzentriert, einen Computer zu bauen, der Jeopardy spielen kann. Und das Wesentliche ist jetzt natürlich nicht, dass man einen Computer hat, der Jeopardy spielen kann, ja, weil so what? Aber das Wesentliche ist, dass man eben Sprache erkennen kann, und zwar jetzt nicht im Sinne von, dass man jemand sagt was und man schreibt dann hin, was der gesagt hat, sondern man versteht die Satzstruktur und was die Frage hinter dieser Satzstruktur ist. Genau, also den Inhalt des, was transportiert werden soll über dieses sprachliche Konstrukt, das da gerade draufsteht. Und da hatten wir eben auch gesagt, ist ja bei Jeopardy gerade ganz spannend, dass es relativ kolloquial ist, also dass irgendwie so, dass es Überschriften mit Kategorien gibt, die dann auch mit eigene Mechanismen funktionieren und auch Scherze da drin geht. Also es ist schon auch viele Wortspiele und irgendwie Dinge, wo du um die Ecke denken musst eigentlich. Ja. Also da geht es schon ans Eingemachte, wenn man das automatisieren will, wie man da antwortet. Ja. Also das ist nicht kein Studentenjob. Genau. Und das waren jetzt eben drei Folgen von Jeopardy. Mhm. Das dauert ja immer so eine halbe Stunde. Und da haben sie halt gegen den, also zwei Großmeister in Anführungszeichen im Jeopardy haben gegen Watson gespielt. Das war einerseits der Ken Jennings, der irgendwie 2004 dadurch aufgefallen ist, dass er 74 Mal in Folge bei Jeopardy dabei war. Mhm. Weil da hatte man gerade so die Regeln geändert, dass man nicht mehr eine maximale Anzahl von 10 Mal dabei sein kann, sondern dass man so lange dabei bleibt, bis einer besser ist. Okay. Und der war dann 74 Mal in Folge da und hat irgendwie auch insgesamt ein paar Millionen da gewonnen. Und dann war noch dabei der, wie heißt der gute Mann, ich habe es aufgeschrieben. Brad Rutter. Genau, der war vor dieser Regeländerung dabei und hat insgesamt aber 3,5 Millionen bei Jeopardy abgezockt. Also ist kein schlechter Spieler. Ja. Und die haben sie gegeneinander antreten lassen mit Watson. Und Watson hat halt so den Boden aufgewischt mit den Zweien. Also das war wirklich... Klar, ab und zu hat sich Watson vertan und hat nicht ganz verstanden, um was es ging oder hat halt falsch gewichtet und hast gesehen, die zweite Alternative oder die dritte Alternative wäre es gewesen, weil sie haben immer so angezeigt, wie gerade so der Denkprozess ist, was die drei besten Alternativen sind und der jeweilige Konfidenzgrad zu der Antwort. Und aber insgesamt muss man sagen, ja, er hat irgendwie so 80% der Fragen am Board irgendwie immer so weggerissen. Okay. Ja, das ist ja schon mal was. Und waren die Ausrutscher wenigstens lustig? Teilweise, ja. Okay. Also ab und zu halt auch total sinnlos, ja, irgendwie, weil halt eher nicht, wenn es halt irgendwie die Frage war nach, welches Buch, dann hat er halt den Autor stattdessen gesagt, zum Beispiel solche Sachen. Also er hat schon so noch die Fehler gemacht, wo man denken würde, okay, ist jetzt ein Computer. 2-3 Mal, ja. Also, es war schon beeindruckend, ja, also. Irgendwie einmal hat er bei einer Endfrage hat er statt Chicago Toronto geantwortet, weil er nicht wusste, weil er das Wissen tatsächlich nicht hatte und dann geraten hat. Okay. Aber es war insgesamt schon sehr beeindruckend und wie gesagt, er hat irgendwie dann zum Schluss insgesamt, also wir spoilern jetzt natürlich gnadenlos, wer das noch angucken will, der springt jetzt drüber. Haben wir vorher gesagt, so an der Kapitelmarke. Ja, ja, ja. Haha. Ich schreibe dann rein, Vorsicht, Spoiler. Ja. Er hat insgesamt 80.000 zu 20.000 zu 20.000 gewonnen. Ja, das ist dann schon ein amtliches Ergebnis. Und du hattest auch das Gefühl, dass eben die zwei Jungs, die da routiniert spielen, schon auch sich im Klaren waren darüber, dass sie hier nichts mehr zu melden haben. Okay. Ich habe da so ein Schnipsel rausgesucht, das sehr lustig war. Einerseits so während dem Spielen, wo Ken Jennings sagt so, ja, ich muss jetzt entweder alles setzen oder den Stecker ziehen. Und zum Schluss meint er eben auch noch, dass er, aber hören wir erstmal rein und dann. Let's go to breaking news for 600, Alex. Answer. Daily double. I'm in bad shape here. I can either unplug Watson or bet it all. So I'm just going to bet it all. True daily double. All right. For a total of 7,200, here is the clue. Senator Obama attended the 2006 groundbreaking for this man's memorial, a half mile from Lincoln's. Who is Martin Luther King? Yes, you're right. 18,200 going in. Bram Stoker is what we're looking for, and we find. Who is Stoker? I, for one, welcome our new computer overlord. And your wages. Kurz mit erklären, am Schluss von Jeopardy schreiben sie ja immer noch quasi dann die Antwort auf die mit Lichtgriffeln auf so Tabletts, damit sie alle drei antworten können. Ja, mit Lichtgriffeln. Ja, ja, so hieß es früher. Ja, ja. Und das sind, glaube ich, auch noch Lichtgriffel, egal. Auf jeden Fall schreiben sie die so auf und dass dann eben nacheinander je nach Punktezahl eben geguckt werden kann, wie viel hast du gesetzt und was ist deine Antwort. Und Ken Jennings hat halt geschrieben, so Bram Stoker, was die Antwort war und in Klammern dahinter so, I welcome Computer Overlords. Und ja, hat ihm Applaus eingebracht und Sympathiepunkte durchaus. Ja, schick. Ja. Wie war denn so dieses Klickverhalten? Also das, was ich ja bei der Demo-Session gemeint habe, dass es irgendwie Einspielzeit brauchte, wo man dann sehen konnte, okay, jetzt der Computer hat einfach das Timing besser drauf schon, ja, wenn er die Antwort vorher weiß. Also es war vom Timing her ein bisschen anders als in den Sparring-Sessions, fand ich. Ja, also woran das jetzt genau lag, weiß ich nicht. Es gab da noch so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu, dass es manchmal auch einfach zu lange dauert, wirklich die Suchanfrage zu machen, dass er rechtzeitig antworten könnte. Also manchmal ist es in der Tat so, dass es einfach, dass er zu lange braucht zum Nachdenken. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also es ist so, insgesamt ist er natürlich besser geworden, zumindest mit den Sachen, mit denen er initial Probleme hatte, nachdem in der Kategorie schon mal eine Frage beantwortet wurde. Weil dann so klar, der Kontext klarer wird. Okay, ja. Und das ist auch eine Information, die er dann weiterverwendet. So, wenn er jetzt gemerkt hat, es geht jetzt bei, weiß nicht, bei der und der Kategorie geht es jetzt um Wortspiele, die damit zu tun haben, dass das alles Buchautoren sind, ja, dann benutzt er diese Information weiter, so wie es ein Mensch auch machen würde. Ja. Also da hat man schon gemerkt, das hat ihm dann auch geholfen, wenn da irgendjemand schon mal eine Frage beantwortet hatte. Mhm. Aber so insgesamt, was das Klickverhalten, also dass das Buzz-Verhalten angeht, war ein bisschen anders, war nicht ganz so schnell wie in den Sparring-Matches, aber immer noch schnell genug. Okay, ja. Ganz spannend. Und irgendwie auch, also ich habe mich wirklich mitgefiebert mit Watson. Ja, also dich hätte man jetzt nicht spoilern dürfen. Nee. Hast du dich auch nicht gespoilert, bevor du es geguckt hast? Nee. Also man konnte auch schon am Dienstag auf Twitter nachgucken, wie das Endergebnis war, weil das ist alles aufgezeichnet. Aber ich habe das irgendwie live geguckt und mitgefiebert und habe mich tierisch gefreut, als Watson gefreut. Ich weiß nicht, warum. Ja? Also ich glaube, ich weiß schon, warum, aber ja, total seltsam, so mit dem Computer mitzufiebern, obwohl da halt niemand drinsteckt, den man irgendwie anfeuern oder für den man sein könnte. Ja, aber irgendwie trotzdem geil. Ja, cool. Ja. Soweit zu Watson. Und dann haben wir doch nochmal was die letzte Folge referenziert, auch wenn es jetzt nicht irgendwie darum geht, dass wir was falsch gemacht haben, sondern wir haben, oh Wunder, einen Hörerkommentar bekommen. Juhu. Und den spielen wir mal an und dann nehmen wir dazu Stellung. Okay, hast du den zerteilt oder ist der? Nein, das sind so zwei, drei Fragen oder zwei Fragen und Lob am Schluss und hören wir mal an und dann habe ich ja schon aufgeschrieben, was er fragt und dann vergessen wir das auch nicht. Okay, gut, aber jetzt komplett. Komplett. Okay. Hallo Martin, hallo Dominik, hier spricht Marcel aus der Nähe von Frankfurt. Ich bin gerade dabei, eure aktuelle Episode von Fanboys zu hören und bin da über zwei Themen gestolpert. Das eine Thema betrifft Qt oder Qt. Und ich denke, dass ihr der Technologie etwas Unrecht tut, wenn ihr sagt, wenn man das so runterbricht, dann ist Qt der Unterbau von KDE. Denn es gibt auch andere Projekte wie VLC oder Opera, die auch auf Qt setzen. Und ich denke, dass wenn man eine Software-Idee plattformübergreifend vertreiben will oder entwickeln will, ist das eine der besten Möglichkeiten, das mit Qt zu machen. Und ja, ich verstehe nicht so ganz, warum es, also es hat so auf mich gewirkt, warum es verwerflich sein soll, ein plattformübergreifendes Toolkit zu benutzen. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was zu erzählen, warum ihr das für eine schlechte Idee haltet. Und ja, das andere Thema betrifft WebOS. Ich bin selbst sehr begeistert von der Idee und von der Umsetzung von dem Betriebssystem her und habe mir auch sehr begeistert die Präsentation angeguckt und wüsste jetzt von euch gerne, was ihr glaubt, was HP tun müsste, damit WebOS erfolgreicher würde. So wie ich das verstanden habe, denkt ihr, dass das Betriebssystem grundsätzlich sehr interessant ist und dass man das auch gerne benutzen möchte, aber dass die Hardware so ein bisschen hinterhergeworfen wird. Ja, also dass WebOS möglicherweise an der zu spät gelieferten Hardware sterben könnte. Und da würde mich einfach interessieren, wie würde euer Plan, eure Idee aussehen, wie man WebOS mehr unterstützen könnte. Grundsätzlich zum Podcast kann ich auch noch ein paar Worte verlieren. Bin ich sehr glücklich, sehr zufrieden und freue mich auf jede Folge. Bin sehr begeistert von den Kapitelmarken und finde es auch schön, dass ihr das nicht so kommerziell aufzieht wie andere Podcasts, sondern finde es auch sehr, sehr gelungen, dass ihr auch andere Themen, nicht nur Apple, Mac-lastig seid, sondern auch so verschiedene Einblicke gebt. Und ich denke, da können wir alle dann, die Zuhörer, unseren Horizont dann ein Stück noch erweitern. Gut, ja, ich freue mich auf jegliche Reaktion und natürlich auch auf die nächste Folge. Wünsche dir noch viel Spaß und ja, bis demnächst. Ciao. Ja, erstmal natürlich das Wichtigste zuerst. Vielen, vielen lieben Dank. Jo. Ja, also Lob hören wir immer gerne und Kritik natürlich auch, so wie sie konstruktiv ist, aber Lob dann irgendwie doch nochmal lieber. Ja, die erste Frage war, was ist eigentlich so falsch an Cross-Plattform-Entwicklung und Qt ist doch irgendwie auch in VLC mit drin und nicht nur KDE. Ja, das Qt. Da hätte ich jetzt, vielleicht bin ich ein bisschen vorbereiten sollen und nochmal den VLC mir angucken. Aha, ich habe mich vorbereitet. Du hast dich vorbereitet. Ja, natürlich. Und ist der Mac VLC auf Qt? Nein. Nicht, oder? Das Nein. Ist ja also, mir auch aufgefallen. Qt ist Windows und Linux bei VLC und Mac ist eine extra Wurst. Ja, eben. Also das ist schon mal die eine Antwort an der Stelle. Cross-Plattform, oft dann doch nicht mehr so Cross-Plattform, weil je nachdem, wie anspruchsvoll die Benutzer sind auf dem Gerät, ist halt ein Cross-Plattform-Produkt eigentlich immer entdeckt wird. Ja, also gerade bei den Qt-Programmen auf dem Mac ist es schon so, das merkt man deutlich. Ja, also es hat auch eine Mischung aus, wie weit lässt sich ein Framework auf die Gegebenheit des Betriebssystems ein oder kann sich auf die einlassen und auch grundsätzlich eben wie homogen ist die Betriebssystemerfahrung oder die User Interface Experience oder wie auch immer man das auf Deutsch nennen will, dann auf dieser Plattform im Allgemeinen. Ja, ja. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Betriebssystem gewohnt bin, wo das File-Menü je nach Lust des Programmierers rechts oben, links unten oder in der Mitte ist, dann ist es relativ unproblematisch, da irgendwie was zu verwenden, was sich nicht an die Konventionen hält, weil es gibt eh keine. Ja. Und umgekehrt, wenn du Wert drauf legst, dass sich dein Programm nativ anfühlt, so es denn ein natives Gefühl gibt auf deiner Plattform, hast du halt mit Cross-Plattformen immer wesentliche Probleme, das soweit zu simulieren. Ja, und das ist so eine Geschichte, also die das ist jetzt gar nicht mal so groß gegen Qt. Ja? Also Qt selber ist für das, was es so an Cross-Plattform-Bibliotheken gibt, gar nicht so schlecht. Das ist mehr ein strukturelles Problem von Cross-Plattform-Bibliotheken. Also wenn ich Cross-Plattform mache, dann mache ich das aus einem Grund, nämlich dass ich den Code wiederverwenden kann und dann dann möglichst alles nur einmal mache. Ja. Wenn ich aber alles nur einmal mache, dann kann ich notgedrungenerweise nicht auf die Eigenheiten der einzelnen Systeme eingehen. Und da kommt genau die Diskrepanz. Wenn ich mir nicht die Arbeit machen will, was Plattformspezifisches zu machen. Und wir sprechen da jetzt wirklich von dem Interface hauptsächlich. Ja. Also wir sprechen nicht von Backend-Geschichten. Da gibt es auch wirklich Sachen, die sind gut Cross-Plattform und ist auch alles passt auch. Aber wenn ich jetzt wirklich, ich will eine UI machen, die in einem Fenstersystem auf einem Desktop oder auf einem iOS-Device oder selbst auf einem Windows läuft eigentlich. Und ich will das gut machen. Ja, dann kann ich nicht cross-Plattform gehen, ja, weil da gibt's einfach zu viele Eigenheiten, die sich da nicht wegabstrahieren lassen. Und das haben viele, viele, viele schon lange, lange, lange versucht. Und je nachdem, wie gut die Eigenheiten des Systems sind, ja, desto schlechter funktioniert es. Ich meine, selbst unter Linux hast du dann Geschichten, so ein KDE-Programm oder ein GNOME-Programm gegenseitig, selbst da, GTK. Selbst da merkt man's, ja. Selbst da merkt man's, was ist. Und die Frage ist dir das wichtig? Ja. Ja? Und es gibt eine Benutzerschicht und eine Zielgruppe, für die sind so Dinge nicht wichtig. Aber gerade auf dem Mac und gerade auch die Philosophie, die wir insgesamt auch vertreten, war eigentlich auch losgelöst vom Mac, dass so ein technisches Gerät in der Bedienung maximal gut sein soll, also möglichst integriert, möglichst den Benutzer es einfach machen sollte, möglichst nicht irgendwie Eigenwurst machen, dass man neue Sachen nochmal lernen muss, also alte Sachen nochmal lernen muss, bevor man sie verwenden kann. Da geht Cross-Plattform einfach nicht. Also das haben diverse Beispiele gezeigt. Ich meine, selbst die Java-Geschichte, die ja relativ gut integriert war mit Java Coco, die konnte man machen, also auch ohne Java Coco, die mit dem Window Toolkit relativ gut integriert war und dann halt entsprechend Sonderklassen hatte, dass man dann in das Menü ganz oben normal reinkommt und so weiter. Selbst die fällt dann auf, weil es sieht alles ein bisschen anders aus, es verhält sich ein bisschen anders, die Selektion verhält sich anders ein bisschen. Also es ist halt alles so ein bisschen anders und das bisschen anders ist meines Erachtens schon ein Problem. Ja, also ich denke halt auch, dass warum ich gerne auf der Mac-Plattform bin und warum ich eigentlich ursprünglich dazu gekommen bin, ist halt diese Homogenität, die dazu führt, dass du es einfacher hast als Benutzer. Ja, dass du halt weißt, wenn ich jetzt hier ein Icon auf das Programm-Icon im Dock ziehe, dann passiert das. Ja, und wenn ich jetzt hier links oben in die Ecke klicke, dann passiert das. Und wenn ich den Minimize-Knopf drücke, dann passiert was anderes. Ja, und es passiert immer das Gleiche. Ja. Ja, und es entscheidet nicht jeder Programmierer für sich selbst, was er jetzt für am sinnvollsten hält, sondern er hält sich halt an Spielregeln, die der Hersteller vorgibt. Da wird das halt auch einfacher in der Bedienung. Ja, da kann man antizipieren, was passiert und fühlt sich deswegen halt auch irgendwie insgesamt sicherer. Ja, und man ist auch nicht überrascht von komischen Verhalten oder auch nur komischer Optik. Ich meine, das Extrembeispiel für mich an der Stelle ist immer noch Carbon, das ja lange Zeit so macOS 9 mit rübergetragen hat, also nur vom Programmiermodell und eigentlich sehr nahe an dem ist, wie ein Mac auszusehen hat und wie er sich verhalten hat. Aber selbst Carbon-Programme waren Leuten auf macOS 10 ein Dorn im Auge lange Zeit und zwar zu Recht. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist mir iTunes immer noch ein Dorn im Auge. Ja. Ja, also iTunes hat immer noch Window-Layering-Verhalten, das einfach falsch ist. Ja, das einfach noch so aus Carbon kommt. Ja, also wenn das einen Dialog zeigt und den Fokus verliert, dann kannst du den Dialog nicht mehr anklicken. Dann musst du erst iTunes wieder in den Vordergrund und dann kannst du den Dialog anklicken. Ja, ja, so, solche Geschichten. Ja, ja, genau. Ja, also das sind so Dinge, da sitze ich dann auch vorm Rechner und drücke dreimal auf den Knopf und es passiert nichts. Dann denke ich, okay, iTunes. Ja, ja, also und das sind halt die Geschichten, mögen sich jetzt alle nach Details anhängen und wenn man jetzt den entsprechenden Cross-Plattform-Verfechter Gegner vor der Nase hätte, würde das alles runtersprechen. Mhm. Aber meines Erachtens sind genau diese Details super, super wichtig. Ja. Und die kriegst du nicht. Ja? Cross-Plattform-Entwicklung ist halt eine Entwicklung des kleinsten gemeinsamen Nenners. Ja, wenn man das in Kauf nimmt dafür, dass es eben weniger Aufwand ist und dann auf allen Plattformen läuft, okay. Ist aber halt so jetzt nicht das, was wir wollen und was wir machen. Ja, aber für manche Dinge wie so einen Videoplayer, also VLC wird mich jetzt auch nicht so, es hätte mich jetzt... Mich schon. Also gerade VLC wird mich extrem stören. Aber VLC ist jetzt auch scheiße. Ja, also das ist so... Ja, also, aber es wäre dann noch schlimmer. Wahrscheinlich ein bisschen, aber da ist halt auch so, da will ich das Vollbild und ansonsten eigentlich so gut wie nichts. Da könnte ich noch halbwegs mit leben. Ich habe auch Windows Media Player mal benutzt, um da was abzuspielen. Kann ich auch mit leben. Oder ein Real Player, was ja auch alles eine Katastrophe ist, so an der Plattform. Kann ich nicht mit leben. Aber das sind so die Geschichten, die will ich dann eigentlich nicht, aber da könnte ich irgendwie, wenn ich eigentlich eine Fullscreen-Geschichte dahinter habe, dann, ja, in der Hauptsituation, dann okay. Ja, ja. Und aber trotzdem, auch die wird sich in manchen Dingen einfach nicht so schön verhalten, wenn man dann eine Datei irgendwo hinzieht und es dann nicht genau das passiert, was ansonsten im Betriebssystem passiert. Und wenn es mein Weg ist, den Computer zu bedienen, dann bin ich halt da außen vor. Ja, ich glaube, wir haben soweit das Thema erschöpfend behandelt und waren auch ganz zivil. Ne? Ich bin stolz auf uns. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wie würden wir WebOS retten? wenn wir es wüssten, dann könnten wir viel Geld mit diesem Wissen verdienen, glaube ich. Zum einen das, ja. Zum anderen, ich weiß nicht, ob das noch zu retten ist, leider. Also wie würden wir es tun, wenn wir es müssten? Für meine Begriffe ist HP zu klein. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube halt, für die Größe von HP ist die Strategie, die sie zurzeit fahren, und das ist jetzt natürlich wieder so ein jeder ist Nationaltrainer-Diskurs, ja. Also ja gut, das war die Fragestellung. Ja, sorry. Ich versuche mir vorher schon mich zu entschuldigen. Gehen Sie jetzt zu breit an die Sache ran? Ja, Sie haben da irgendwie noch diese Strategie mit WebOS auf PCs und dann auf den Drucker soll das auch noch, ja. Und wir machen jetzt Tablets und Telefone, ja, und ich habe so Angst davor, dass man sich da verzettelt. Also ich hätte es lieber gehabt, wenn HP gesagt hätte, so, wir konzentrieren uns jetzt auf eins von diesen Dingern. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, ein gutes Telefon zu machen, wir konzentrieren uns darauf, ein gutes Tablet zu machen oder wir konzentrieren uns irgendwie, das auf den Drucker zu bringen oder auf den PC. Mhm. Ja. Aber so, ich habe so das Bauchgefühl, dass da vielleicht, wenn man da konzentriert an die Sache rangegangen wäre, dass es vielleicht einen Vorsprung sich zu erarbeiten hätte gegeben. War das Deutsche? Nee, glaube nicht. Aber ich glaube, es kommt dabei rüber, was ich sagen will. Es wäre vielleicht möglich gewesen, sich einen Vorsprung gegenüber Apple zu erarbeiten, wenn man sich konzentriert auf eine dieser Dinge gestürzt hätte. Aber ja, bin ich anderer Ansicht. Halt also so zwei Stühle, drei Meinungen. Hm. Also ich finde es gut, dass es durchziehen und auf alle ihre Geräte bringen wollen in irgendeiner Form. Also das einfach so das Überleben dieses Betriebssystems ist dann mit größer und wenn es halt dann in Druckern lebt, dann ist es halt schade, aber die Drucker haben wenigstens schön anti-aliasten Font. Naja, aber zu viel Butter auf zu wenig Brot, zu wenig Butter auf zu viel Brot, meine ich. Ja. Also ich weiß halt nicht, ob es unterm Strich dazu führt, dass es überlebt. Ja. Also für meine Begriffe ist eben so das Kernding, das Telefon und das Tablet würde ich auch zum Kernding noch mit dazu zählen als Plattform. Ich weiß nicht, ob sie müssten eigentlich mehr Devices dann noch auf die Reihe kriegen. Ja, noch also mehr Devices. Nee, im Sinne von mehr Leute noch mitziehen. HP alleine ist für mich nicht der Hersteller, der ein eigenes Betriebssystem stemmen kann an der Stelle. Ja, bei Apple ist es den Leuten egal, weil das ist das Ding von Apple und deshalb kaufe ich es, weil es von Apple ist und dann war es war natürlich also auch geil und erstes. Aber so, ich denke, das ist von HP und dann kaufe ich mir das Tablet von HP und das ist nicht Windows und aber die machen was Eigenes und das ist cool und das mache ich. Ich weiß es nicht genau. Wenn du sagst, HP hat es nicht im Rücken, ein Betriebssystem zu stemmen, rätst du HP dann so den Open-Kasper auf die Bühne zu stellen, also sagen, wir sind jetzt open und mach doch mit? Es als Plattform zu etablieren, schon, also wir lizenzieren das Ding auch. Also eher andersrum, so eher den Windows-Kasper zu machen. Ja, so sich Nokia zu kaufen zum Beispiel. Also wenn HP jetzt Nokia genommen hätte anstatt Ding, das wäre für beide Beteiligten angenehmer gewesen. Das wäre zumindest spannend gewesen. Ja. Also da wäre eine Möglichkeit gewesen, so ungefähr. Mhm. Was sie auch machen müssen, meines Erachtens, ist auf ihrem Pre oder die Größe ohne Tastatur müssen sie machen. Definitiv. Mhm. Also so ein Display. So, die Tastatur ist scheiße, ja, aber sie ist eine Hardware-Tastatur und also da einfach mit Onscreen-Keyboard noch was machen und ich weiß nicht, wie sie es verkauft kriegen. Also das hängt, steht und fällt mit dem, ob sich die Produkte verkaufen. Und das Tablet finde ich spannend. Also wie gesagt, ich werde mir eins nur zum Angucken, glaube ich, zumindest mal shoppen und dann vielleicht auch wieder zurückschicken, keine Ahnung. Aber ich will es auf alle Fälle mal gesehen haben, wenn es denn rauskommt. Ja, ja. Das Touchpad, weil da sind doch durchaus spannende Ideen drin und auch um die spannenden Ideen auch aufzusaugen und vielleicht auch dann in eigene Kreationen auf dem iPad auch wieder zu benutzen, also die guten Ideen. Ja? Ja. Das ist ja auch nicht verwerflich, sondern das ist eigentlich das, was das Ganze auch bringt, finde ich. So, wenn man wirklich gute Interface-Ideen hat, dass man die dann auch da die anderen auch weiter treibt. Das ist auch, was wir am Anfang gesagt haben, so Konkurrenz ist da wirklich gut und wichtig. Und irgendwie ist halt das, was das WebOS da macht, halt spannend und qualitativ hochwertiger als das, was jetzt bei Android daherkommt von Haus aus. Ja, weil Android ist halt das overengineerte Windows-Konzept auf Tablet-Ding und das WebOS hat noch den eigenen Charme. Ja, und zwar auf eine gute Art und Weise. Ja, wir sind uns nicht einig, aber ich denke, wir sind uns einig darin, dass wir damit überfordert wären, HP zu retten. Definitiv ist ja auch nicht unser Ding an der Stelle. Aber ja, wir sind skeptisch und es wäre uns daran gelegen, wenn denn HP Erfolg mit was auch immer für eine Strategie hat. Ja, genau. Und die Vorhersage, überlebt's oder wird's im Drucker enden? Überleben heißt jetzt so 5 bis 10 Jahre. 5 bis 10 Jahre. Also in 5 bis 10 Jahren gibt es noch WebOS-Devices. Jenseits von Drucker. Jenseits von Drucker. Drucker wird es da geben, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir auch sicher. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht dran, dass in 5 bis 10 Jahren noch irgendwelche Devices jenseits von Druckern gibt, auf denen WebOS läuft. Vielleicht so nach dem Motto, so man kann sich BIOS auf seinen Rechner installieren, so wie man heute noch, wie heißt das Zeug, Haiku und ich habe gerade schon wieder vergessen, wie diese BIOS-Nachfolger alle heißen. Also vielleicht gibt es da halt dann so die WebOS-Distri, ja, aber jenseits dessen, wäre auch, also wenn WebOS dann Open Source werden würde an der Stelle, fände ich auch spannend. Aber eigentlich nicht, weil eigentlich lebt es schon auch durch die Hardware-Integration und so weiter. Also da ist schon auch viel, viel, viel Kombi-Geschichte. Naja, ja. Du glaubst es nicht, ich auch nicht, leider. Aber ich hätte es gerne, meine Damen und Herren. Ich hätte es gerne. Ja, haben und bekommen, das sind immer zwei verschiedene Dinge. Ja. Gut, wir sind gerade gelobt worden für, ihr macht irgendwie auch so ganz viel anderen Kram. Ja. Und dem wenden wir uns jetzt zu. Ich empfehle Fernsehen. Du empfiehlst Fernsehen? Ja, nicht so ganz grundsätzlich, sondern... Kein deutsches, oder? Eher weniger. Nee, sondern mehr so das Fernsehen, das man sich aus dieser Wolke beschaffen kann, auf irgendwelche Art und Weisen, weil es hierzulande ja nicht kommt. Konkret ein Fernsehen aus Großbritannien, von der Insel, von Charlie Brooker. Charlie Brooker! Ja. Der hat eine ziemlich freche Schnauze. Genau, den kennt man so ein bisschen als Medienkritiker, wenn man sich so ein bisschen in der UK-Fernsehszene auskennt. Ja, da hat irgendwie Newswipe und Screenwipe, hat er so regelmäßige Formate, wo er halt so die Nachrichten oder halt auch das Fernsehen per se verballhornt, so ein bisschen wie Kalkofe. Gibt's und gab's auch mal auf YouTube eine Zeit lang, ja. Und entsprechend so auch verfügbar, wolkentechnisch. Große Empfehlung. Ja. Aber die ehrliche Empfehlung, der gute Mann hat sich auch ein Zombie-Filmchen ausgedacht, das in 5 Teilen irgendwie auf Channel 4 lief vor geraumer Zeit. Mhm. Das da hieß Dead Set. Dead Set. Ja, so wie totes Set. Ja, da ist glaube ich, noch ein Fachbegriff aus der Medienproduktion, was ist, ich weiß nicht mehr genau, was das bedeutet. Entweder ist das, egal. Es ist auf jeden Fall ein Wortspiel auch. Und um was geht's? Es geht um Big Brother. Ja, ein großes Thema damals, als das rauskam. Man sieht, es hat schon ein bisschen die beste Zeit hinter sich gelassen. ist aber immer noch toll. Big Brother gibt es auch noch. Also, ja, aber das verfolgt doch niemand mehr, oder? Das kommt darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst, mein Herr. Ah, okay. Ich habe mich vom Mainstream einfach zu weit entfernt. Naja gut, also Big Brother, ihr kennt das alle, wird thematisiert in diesem Zombie-Film, nämlich als die Insassen sind da in diesem Big Brother-Haus und die Welt außenrum wird zombifiziert. Ja, also sie merken es zuerst nicht und es nimmt dann so langsam seinen Lauf. Es ist wohl da gerade so großes End-Event bei Big Brother, wo dann irgendwie so die letzten paar rausfliegen und der Gewinner feststeht. Und während das passiert, ist aber die Zombifizierung angesagt und die Zombokalypse passiert. Und also allein die Idee ist grandios. Ja? Also, du hast so Zombie-Kalypse und die Leute sind im Big Brother Haus, kriegen deshalb nichts mit. Ja. Und die andere Geschichte ist dann, okay, die einzigen Überlebenden sind die Leute im Big Brother Haus. Genau. Ist jetzt auch die Frage, ob man das so für die Menschheit an sich programmieren möchte, dass das eine gute Idee ist. Aber ja, es ist halt der Stand der Dinge. Und ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, was da alles passiert, aber es ist alles, es ist erstens halt technisch gut gemacht, das ist ein guter Zombie-Film, ja, auch wenn die Zombies laufen, für die Puristen vielleicht irgendwie. Also die Zombies sind nicht langsam und. Nein, das sind Fast-Zombies. Okay. Da gibt es auch extra übrigens einen Zeitungsartikel von Simon Pegg, wo er Charlie Brooker angreift, dass das doch gar nicht geht, dass man irgendwie so schnelle Zombies da irgendwie im Fernsehen und er ist Traditionalist und Zombies sind langsam und was soll der Mist? Ah, sehr gut. Aber auch sehr lustig. Aber ja, jenseits dessen ist es halt eben nochmal diese. Zombie-Film sowieso immanente gesellschaftskritische Blickpunkt von Herdenverhalten und Konsum, Wahnsinn und so weiter, nochmal auf die Spitze getrieben, eben dadurch, dass man Big Brother da in den Mittelpunkt stellt und jetzt unbedingt nicht die Helden der Gesellschaft da quasi gegen die Zombies antreten lässt. Ja. Sehr empfehlenswert, sind insgesamt 150 Minuten, glaube ich, auf 5 Folgen verteilt. Muss man gesehen haben. Gibt es natürlich in Deutschland nicht, kam auch nie bei uns im Fernsehen, aber ihr wisst ja. Jo, auf den das DVD-Set auf Amazon. Alternative Empfangsmöglichkeiten, heißt sowas, glaube ich, bei der GZ. Ja. Context UK würde ich auch noch mal kurz hinterherwerfen wollen. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber unser Tipp mit den Misfits hat sich auf YouTube verirrt. Und zwar von unserer Seite her anguckbar frei. Ja, ja. Die Frage ist, ob das so bleibt oder nicht, ob das ein Lapsus ist. Also von offizieller Seite oder was? Ja, ja, offizielle Dinge, so mit HD auch ab der 3. Folge. Oh, und nice. So. Großartig. Linken wir hin. Könnt ihr mal gucken, ob es noch da ist, wenn ihr es noch nicht eh schon angeguckt habt. Aber finde ich ein super Move, falls es wirklich offiziell ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl, es ist offiziell, weil so eine andere UK-Serie da auch ziemlich komplett vertreten ist und auch auf E4 läuft. Ah ja, stimmt, ist E4. Vielleicht ist es ja, vielleicht kommen sie ja da irgendwie so auf die Idee, dass so öffentlich ausstrahlen eine gute Idee ist. Ja, ja, also vielleicht macht da der BBC iPlayer genug Druck, dass man irgendwie als Privater sich gezwungen sieht, da irgendwie auf YouTube hochzuladen. Das ist ja nicht unbedingt das Schlechte. Gut, genau, das war das. Fernsehen im Internet. Da sind wir eh schon an der richtigen Stelle. Und zwar nicht auf der YouTube, sondern in einem anderen schlechten Flashplayer. Und zwar auf Funny or Die. So dem einen oder anderen bekannt dadurch, so eine Sketch-Comedy-Videoseite zu sein, auf der öfter mal auch Prominente zu sehen sind. Einerseits Prominente und andererseits ab und zu auch wirklich verdammt gute Nummern. Also so nicht immer, aber schon ab und zu echt so kleine Perlchen, die einem da immer weglaufen, sind da aus der Quelle oft. Und ich habe dieses Internet durchforstet nach lustigen Dingen und bin da zufällig. Wie man das halt so macht, ja. Bin da zufällig auf eine grandiose Sendung gestoßen und zwar heißt die Between Two Ferns, also zwischen zwei Farnen, oder? Ja, zwischen zwei Farnen. Ist das der Collective Plural im Deutschen auch? Mit Zach Galifian? Ja. Galifianakis. Oder so, genau. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also aktuell kennt man irgendwie so aus Hangover. So Leute, die True Calling verfolgt haben, kennen ihn da aus Davis. Genau, der Gerichtsmediziner war das damals, der Pathologe. Und wer so die aktuelle Serienlandschaft auch hinreichend verfolgt, kennt ihn aus Bored to Death als den Ray, den Freund des Hauptdarstellers, was man in Zukunft, glaube ich, auch mal picken muss, weil das großartig ist. Okay. Aber ich finde den auch super. Also das ist echt eine Type. Und leider ist seine Webseite gerade am Ändern. Er hatte dann, also ich hatte in dem Kontext dann auch die Webseite angeguckt und das war halt so ein Gemälde, wo er irgendwie so auf so. Ich glaub, ja, das kenne ich, so ein Ölgemälde, wo er so in gönnerischer Pose dasteht. Ja, oder ich glaube sogar irgendwie fast nackt drum liegt, römische Dekadenzmäßig ausstrahlen. Ja. Total absurd, nichts, inhaltlich nichts auf dieser Seite, außer dieses Bild. Also er macht, glaube ich, auch Stand-up und ist auch so an sich Comedian. Und Between Two Ferns jetzt ist so ein Interview-Show mit Prominenten, also hat er irgendwie Natalie Portman, glaube ich, oder? Ja. Ja. Und hören wir dann auch gleich noch. und diverse andere, Jennifer Aniston auch da gehabt. Und es ist halt so dieses Uncanny Valley-Fernsehen, wo du halt dir kurzzeitig überlegst, wissen die denn Bescheid, die Gegenüber oder nicht? Und es ist so ein bisschen offener Kanal und Fremdschämen. Ja, also so, er spielt das sehr gut, dass es einem unangenehm ist beim Zugucken, weil er so schlecht interviewt. Ja. Und, oder weil er die Leute auch so blöd anmacht, so ungefähr. Ja, es ist so ein Zwischending, so mit viel Pause auch gearbeitet. Also lass uns einfach mal reinhören, okay. Dann können wir irgendwie noch von dem über das so mehr sprechen, glaube ich. Hi, my name is Zach Galifianakis. This is Between Two Ferns. Today my guest is Natalie Portman. She's with her dog. Wiz. This is Wiz. Wiz. Hello. All right. You're an accomplished actress. You've graduated from Harvard. You've done some great international charity work. What is your phone number? That's private. Yeah, I know. So you do a lot of charity work. I've been working with a group called Finca that does microfinance. It's like small loans for mainly women in the developing world. Oh, that's great. I do a lot of work with IMDb. Was it really upsetting in Star Wars that you didn't have more scenes with Chewbacca? Yeah, actually. What's he like to work with? He doesn't speak English, does he? Does he have a translator? Because I always thought that'd be weird to communicate with him. It'd be so funny if he drove like a Miata. I'm not. What was the question? You know what? I'll ask him when he comes on the show. Ja. Es ist, also das ist jetzt nicht zusammengeschnitten oder irgendwie seltsam. Nein, das ist wirklich so. Ja? Und das ist einfach, also das ist zum Brüllen komisch, wenn man sowas mag, finde ich. Ja, fand ich auch. Also ich habe erst so, was ist denn, so ein kurzer Moment von, was ist denn das jetzt? Ja, weil ich habe irgendwie die Folge mit Jennifer Aniston gesehen und da hat er erst irgendwie, glaube ich, ich kannte die nicht. Entweder die ist aus einer Reality-Show oder vielleicht sogar eine Porn-Darstellerin, die er eigentlich vorher da hat und die dann an Jennifer Aniston ständig die Show stiehlt, so ungefähr, und er lässt Jennifer Aniston da nicht hin irgendwo. Und das ist alles total awkward und anstrengend. Und ich meine, was ist denn das? Und irgendwann einfach nur noch Brüller und totgelacht. Und echt mit allen möglichen. Also Steve Carell ist auch mal da, Bruce Willis ist auch mal da. Immer so 5 Minuten so in der Größenordnung. Ja, wenn überhaupt. Also die Natalie Portman dauert, glaube ich, 2,50 oder so insgesamt. Aber es fühlt sich halt so lange an. Und ich finde halt großartig, wie er diese Pausen macht, wie er irgendwie komisch guckt und wie er auch genauso, also entweder er quatscht rein und lässt gar nicht irgendwie zum Wort kommen oder er stellt so komische Fragen und macht komische Pausen und schaut irgendwo durch die Gegend. Genau meinen Humornerv getroffen und zufällig rübergestolpert, wollte ich mal mitteilen. Wundert mich ein bisschen, weil du bist ja so, bist mir bis jetzt nicht aufgefallen als jemand, der dieses Fremdschämen so mag. Ne? Also du kannst ja Curb Your Enthusiasm kannst du zum Beispiel nicht gucken. Ne? Also Curb immer mal wieder so in ganz kleinen Dosen, aber eigentlich, Curb kann ich nicht gucken. UK Office ist genau die Grenze, die ich noch akzeptiere. Mhm. Und das hier ist einfach so, ich weiß nicht, das ist ein bisschen anders. Das ist wieder ein bisschen anders gelagert. Ja, aber großartig. Ja, auf alle Fälle mal durchgucken. Guckbefehl. Guckbefehl. Wir haben einen Pick von, wir haben von fremd außen beeinflusst ein altes. Naja, meine Mutter halt. Ja, was, jetzt wollte ich das so großartig einleiten hier. Also, meine Mutter halt. Das gibt wieder Haue. Ja, zu Recht. Oh Gott, jetzt stellst du dich auch noch hinter meine Mutter. Das ist ja. Aber erzähl doch mal, was es geht. Ja, meine Mutter hat ein grandioses Spiel gefunden auf ihrem iPhone, also aus dem App Store. Mhm. Und zwar heißt das Spiel Cat Physics. Ja. Und das ist ein. Also ich bin nur drauf gekommen, sie hat den Ton irgendwie nicht mehr hingekriegt, dass das Ding Ton macht. Ja, und deshalb machen wir doch gleich mal einen Ton auf. Ja. So, dann können wir da ein bisschen drüber labern. Und um was es geht, ist das 2 Katzen. Mhm. Und Die eine ist schwarz, die andere weiß. Mhm. Die eine hat einen Ball, die andere will den Ball. Wie ist das mit Katzen? Genau. Und man kann auf die eine Katze tappen, dann lässt sie den Ball so los, der rollt. Und dann muss der irgendwie über Umwege zu der anderen Katze kommen. Und um das irgendwie hinzukriegen, ich meine, Cat Physics, es ist so ein physikbasiertes Spiel, sehr im Stile von Incredible Machine auch, hat man ein paar Pfeile, die dann entsprechend den Ball durch die Gegend buxieren und man muss entsprechend die Pfeile so positionieren, dass man eben ankommt. Wenn man nicht ankommt, probiert man einfach nochmal und verschiebt die Pfeile wieder ein bisschen und dann hat man ein bisschen später dann auch, in späteren Levels dann auch, ist es ein Timing-Geschichte, also sowohl die Pfeile haben eine gewisse Bewegung, als auch Gegenstände und Hindernisse im Spiel haben eine gewisse Bewegung. Man muss dann auch das Timing noch erwischen, jenseits von der Positionierung. Mehr so Physikelemente dazu, wie Glaswände und genau, Glaswände, Wippen, so Rotationsdinger, Schalter, alles mit am Start. Und auch ab und zu mal so, oh, wie mache ich das jetzt eigentlich? Warp-Löcher und was man alles so kennt aus dieser Sparte Spiel. Und Cat Physics kostet einen Euro und hat wirklich eigentlich viele Level. Ich habe versucht, um mal schnell meine Mutter zu überholen. Das ging nicht. Ja, ich habe irgendwie auf YouTube kurz gesucht. Und der erste Hit war irgendwie Cat Physics Level 50 oder so. Hab ich auch gedacht, okay. Ja. Aber schön, ja. Das ist so eine Mischung aus Cut the Rope und Incredible Machine. So, ja, also, so. Genau, es ist Incredible Machine, war ja so ein bisschen zu viele Kleinigkeiten, so ein bisschen zu fummelig. Und hier ist eigentlich nur der Ball, der muss von A nach B, du siehst, wie er fliegt, du kannst immer ein bisschen justieren. Es ist relativ einfach, aber trotzdem noch schwierig genug. Also ab Level 40 oder so ist schon echt ein bisschen knackiger, wie du da hinkommst. Und wie immer bei den Physikspielen dann auch so der Versuch, das ein bisschen zu bescheißen, indem man halt die Abkürzung nimmt oder was ja nicht bescheißen ist, sondern dann kreativ lösen. Ja. Und das finde ich das Schöne an dem Spielkonzept an sich, dass du halt wirklich so einfach mal so ein bisschen probieren kannst, den direkteren Weg zu gehen oder halt, okay, der hat bestimmt gewollt, dass ich dieses mache, also mache ich es mal nicht. Ja. Es ist ja auch, muss man dazu sagen, die Bepunktung basiert ja darauf, wie lang der Ball geflogen ist. Ja. Insofern, der kürzere Weg gibt mehr Punkte. Ja, definitiv. Also ein kleiner iPhone-Tipp. Ja, definitiv, definitiv. Habe ich auch schon runtergeladen, macht mir auch schon Spaß und wird mich auch wieder zu viel Zeit kosten. Man sollte noch dazu sagen, das Ding ist wirklich ein iPhone-Teil, das ist weder Universal noch Retina. Das heißt, es ist sehr pixelig auf dem Retina-Device und auf dem iPad halt kann man es mal mit 2X spielen. Ja. Es rotiert auch seitlich nicht, was mich für das iPad eher nervt, aber ja, so ist es halt. Nichtsdestotrotz hat es den Charme, also das, wenn man es hochpixelt auf dem iPad, finde ich, hat es trotzdem so ein bisschen Retro-Charme auch noch, der dem Ding auch ganz gut steht. Aber find ich wollte es nur erwähnt haben, damit ihr nicht eure Mac. Genau, nicht, dass ihr dann schlechte Kommentare ausgebt, schreibt bei dem armen Cat Physics Menschen. Ja, definitiv, ja. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja. Aber so insgesamt kommen wir dann auch schon aufs Ende der Sendung zu. Ja. Mit großen Schritten. Also wir sind praktisch schon fast dort. Und kleinen Mundbewegungen. aber wir haben noch was. So, one more thing. Quasi. Oh. Ja. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, meine Damen und Herren, dann könnt ihr eigentlich froh sein, dass ihr es nicht mitbekommen habt und jetzt muss euch Martin das reinreiben. Genau, ich muss es euch reinreiben. Es gibt ja so, Sony hat ja in letzter Zeit öfter mal Probleme und wenn es nicht mit der Münchner Polizei ist, dann ist es mit diesen bösen Hackern. Und da gibt es diverse lustige Geschichten, die wir alle schon erzählt haben in den letzten Folgen und in dieser Saga von Ereignissen gibt es jetzt was Neues. Und das ist einfach zu toll, um es nicht zu spielen und um euch nicht damit noch quasi aus der Sendung rauszuwerfen. Es ist unser aller Freund Hotzelschorsch, wie sich selbst nennt, Geohot, hat sich gedacht, er macht bei irgendeinem Rap-Contest mit. Ich glaube, es ist zumindest sieht so aus, als hätte er das irgendwie für einen Contest, irgendwie, also für einen Wettbewerb da abgegeben bei YouTube. Und hat eben auf YouTube ein Video von sich hochgeladen, wo er seine Geschichte in lyrischer Bearbeitung wiedergibt. Und da hören wir jetzt gleich rein, nachdem wir uns verabschiedet haben. Okay, ja dann habt viel Spaß und ich drehe mal meinen Kopfhörer ab. Ich habe das schon gehört. Bis nächste Woche. Ciao. Yo, it's Geohot. And for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Let's take us out of the courtroom and into the streets. I'm a beast, at the least you'll face me in the Northeast. Get my ire up, light my fire. I'll go harder than Eminem when at Mariah. Call me a liar, pound me in the ass. I'm no Luke Chafin. You're fucking with the dude who got the keys to your safe, man. Those that can't do bring suits. Cry to your Uncle Sam to settle disputes. Thought you'd tackle this with a little more tact, but then again, Fudge Packers, I don't know jack. I shed a tear every time I think a lick sang. But shit, man, they're a corporation, and I'm a personification of freedom for all. You fill dockets like that's a constant foreign to y'all. But lawyers, money, water, and TRO stall. Out of business is jail for me, and you're suing me civilly. Exhibit this in the courtroom. Go on, do it. I dare you.